Antigone, Teil 2, Kreon, Dekor, erste Strophe. Glückselige, deren Geschick kein Leid gekostet, wem sein Wohnhaus Götter erschütterten, niemals lässt der Fluch ihn, fort von Geschlecht zu Geschlecht sich wälzend, gleichwie das aufgeschwollene Meer, wann vom Thrakersturm erregt, machtvoll es, in die finstere Tiefe hinab sich wälzt, vom Abgrund auf den schwarzen Meersand wühlt und dumpf im stöhnenden Orkan die flutgeschlagenen Ufer tosen. Erste Gegenstrophe. So seh ich in Labdakos Haus uraltes Leid sich fort und fort aufs Leid der Geschiedenen stürzen. Nicht Befreiung schafft ein Geschlecht dem Geschlecht, hinab stößt ein Gott sie, löst niemals den Fluch, denn die letzte Wurzel, die das Licht umleuchtet in dem Haus des Ödipus, auch die mäht nun der Todesgötter blutig rote Sichel ab, der Rede Torheit und des Geistes Wahnsinn. Zweite Strophe. Wie mag einer in frevlem Stolze, Zeus, deine Gewalt bezwingen, die nimmer der Schlaf bändigt, der ewig Junge, nimmer die raschen Göttermonden? In nie alternder Jugend wohnst du in Olympos lichtem, strahlendem Glanz, o König, und hinfort in alle Zeiten, wie für das Vergangene, gilt dies Gesetz, nie waltet im Leben das Glück lauter und frei von Leide. Zweite Gegenstrophe. Hoffnung, die in der Irr umherschweift, so vielen ein süßes Labsal, wird vielen ein Trug flatternder eitler Wünsche. Dieser beschleicht sie arglos, ehe sie den Fuß setzen auf glühend Feuer. Ein gepriesener Ausspruch scholl von dem Mund der Weisheit. Es erscheine gut das Böse dem, welchem ein Gott das Herz in das Verderben lenke. Nur flüchtige Zeit wandelt er frei von Leide. Hämon kommt. Sieh! Hämon erscheint, der deinem Geschlecht als letzter entspross. Wohl über das Los der erkorenen Braut Antigone naht er, von Jammer erfüllt, um der Hochzeit Raub sich betrübend. Kreon, Hämon, Dekor, Kreon. Bald werden wir es klarer als die Seher schauen. Mein Sohn, zum Vater kommst du doch nicht wütend her, weil du den Spruch vernahmest, der die Braut verdammt? Nein, was ich tun mag, bleib ich dir doch immer lieb? Hämon. Dein bin ich, Vater, du ja längst des Sohnes Sinn mit klugem Rate, den ich gern befolgen will, denn höher acht ich billig wohl kein Eheband als deine Leitung, wenn du stets mich weise führst. Kreon. Ja, so bestellt sein muß es, Sohn, in deiner Brust. Dir muß des Vaters Wille mehr als alles sein, denn darum flehen die Väter, daß ein folgsames Geschlecht von Kindern mög erblühen in ihrem Haus, damit sie, Böses rächend, hier dem Feinde stehen und dort den Freund hoch ehren, wie der Vater selbst. Wer eine Saat missratener Kinder auferzieht, was zieht er anders als sich selbst die Sorge groß und seinem Feinde reichen Stoff zu bitterm Hohn? Drum werde weisem Sinne nicht aus arger Lust des Weibes wegen ungetreu. Bedenke, Sohn, welch kaltes Liebumfangen dir bereitet ist in eines schnöden Weibes Arm. Denn welcher Schmerz kann tiefer uns verwunden als ein schlechter Freund? Nein, fleuch mit Abscheu dieses Weib als deinen Feind, dass ihr im Hades Gatte wärt ein anderer, denn weil ich sie betroffen, wie sie meinem Spruch allein von allen offenen Trotz geboten hat, so will ich nicht wortbrüchig vor dem Volke stehen, nein, will sie töten, flehe sie dann nur zum Zeus der Blutsverwandtschaft, heg ich bei dem eignen Stamm den Ungehorsam, wie bezähm ich Fremde dann? Denn wer im eignen Hause sich als rechten Herrn bewährte, wohl erscheint er auch im Staat gerecht. Und zuversichtlich glaub ich, dass ein solcher Mann gut herrschen und dem Herrscher willig folgen wird, und dass im Lanzensturme vorn im Schlachtgewühl er tapfer aushält als bewährter Kampfgenoss. Doch wer gewaltsam übertritt Gesetz und Recht, wer denen die Gebieten vorzuschreiben denkt, den acht ich keines Lobes wert aus meinem Mund. Nein, wen das Volk einsetzte, dem gehorche man in kleinem und gerechtem und im Gegenteil. Der Übelgrößtes ist die Zügellosigkeit. Sie rottet aus die Städte, wandelt Wohnungen in Wüsteneien, bricht zu jäher Flucht hinaus im Lanzenkampfe. Wo die Reihen geordnet stehen, bewahrt Gehorsam tausend Leben vor Gefahr. So müssen wir beschirmen, was gesetzlich ist, und einem Weibe werde nie der Sieg gegönnt. Denn gilt es, besser fallen wir durch Manneshand, und nimmer soll man sagen, dass uns Frauen besiegt. Der Chor. Uns dünkt, wofern uns Alter nicht den Sinn berückt, mit viel Verstand gesprochen, was du sprichst, o Herr. Hämon. Die Götterpflanzen weisen Sinn den Menschen ein, von allen Gütern, welche sind, das Trefflichste. Das ohne Grund sei, Vater, was du eben sprachst, versteh ich nicht zu sagen, will's auch nie verstehen. Doch auch ein anderer fände wohl das Richtige. Dir kann es nie gelingen, alles auszuspähen, wie jeder spricht und handelt, was er tadeln mag. Dein Auge schreckt die Männer aus dem Volk zurück, ein Wort zu sagen, welches dir missfällig klingt. Ich aber kann's wohl hören im Verborgenen, wie um die Jungfrau Klag erhebt die ganze Stadt, dass sie so schuldlos, wie der Frauen keine sonst, des schlimmsten Todes sterbe für die schönste Tat. Sie, die den eignen Bruder, der in blutgem Kampf gefallen, unbestattet nicht der rohen Gier der Hunde, nicht den Vögeln ihn zum Raube ließ, wie sollte sie nicht goldner Ehren würdig sein? Solch dunkle Rede wandelt still im Volk umher, doch ist von allen Gütern mir das teuerste, wenn dir, o Vater, ungetrübt die Freude lacht. Was ist den Kindern höhere Lust als Ruhm und Glück des Vaters, was dem Vater mehr als Kindeswohl? Nur den Gedanken hege nicht allein in dir, dass deine Meinung keine sonst die rechte sei. Denn mancher, der sich selbst allein der Weise dünkt, mit Sprache wie kein anderer und mit Geist begabt hat, sich enthüllend seine Leerheit offenbart. Nein, selbst dem weisen Manne bringt es keine Schmach, manchmal zu lernen und nicht allzu starr zu sein. Du siehst's am hochgeschwollenen Strom, die Bäume, die sich schmiegen, stehen an ihren Zweigen unversehrt, und die sich sträuben, kommen samt der Wurzel um. So wer im Fahrzeug allzu straff das Segeltau spannt, ohne nachzulassen, der wirft um und treibt fortan dahin auf umgekehrtem Rudersitz. Gib also nach, lass ab von deinem Ungestüm, denn wenn Erkenntnis irgend auch mir Jüngeren inwohnt, erachte ich jenen als den besten Mann, der von Natur in aller Einsicht Fülle blüht. Fehlt diese, dorthin neigt es sich nicht immer gern, so ziemt es, den zu hören, der verständig spricht. Der Chor. Ihn hörst du billig, wenn er treffend spricht, o Herr, und du den Vater, sprachet ihr doch beide gut. Kreon. So soll ich gar in meinem Alter noch Verstand von einem lernen, der so jung an Jahren ist. Hämon. Nichts, was verwerflich wäre, wenn ich Jüngling bin, so muß man auf die Sache nicht aufs Alter sehen. Kreon. Die Sache, dass ich ungehorsam ehren soll. Hämon. Ich spreche niemals Ehre für die Schlechten an. Kreon. Ist diese denn nicht solchen Frevels überführt? Hämon. Das widerspricht dir alles Volk in Thebes Stadt. Kreon. Soll denn die Stadt mir sagen, was ich ordnen soll? Hämon. Sieh da, du sprachst doch eben allzu jugendlich. Kreon. Für wen gebiet ich als für mich in diesem Land? Hämon. Das ist ja kein Staat, welcher einem Mann gehört. Kreon. Nennt nicht der Staat sich dessen, der in ihm gebeut? Hämon. Schön herrschtest du, denn ganz allein im öden Land. Kreon. Er kämpft im Bunde mit dem Weib, ich seh es wohl. Hämon. Wenn du das Weib bist, sorg ich doch allein für dich. Kreon. Und rechtest mit dem Vater, du nichtswürdiger? Hämon. Weil ich vom rechten Pfade dich abirren sah. Kreon. Ich irre, wenn mein Herrscherrecht mir heilig gilt? Hämon, nicht heilig gilt dir's, wenn du Götterrecht verhöhnst. Kreon, schmachvolle Denkart, die dem Weib sich unterwirft. Hämon, mich sollst du niemals untertan der Schande sehen. Kreon, doch deine ganze Rede kämpft für jene nur. Hämon, für dich und mich auch und die Todesgötter dort. Kreon, sie wird dir nie mehr angetraut als Lebende. Hämon, so stirbt sie denn und tötet sterbend andere. Kreon, tollkühner, auch noch drohend trittst du mir daher? Hämon, das wäre Drohung, red ich gegen leeren Wahn? Kreon, zu deinem Unheil lehrst du mich, selbst leer an Sinn. Hämon, so willst du reden, aber hören willst du nichts? Kreon, Knecht eines Weibes, spare dir dein glatt Geschwätz. Hämon, dich nennt ich töricht, wenn du nicht mein Vater wärst. Kreon, wahrhaftig? Beim Olympos, nicht zur Freude dir, das sei versichert, höhnst du mich mit frechem Wort zu den Begleitern. Führt her das Scheusal, dass sie gleich im Angesicht des Bräutigams an seiner Seite sterbe hier. Hämon. Nie soll sie wahrlich, wähne das doch nimmermehr, an meiner Seite sterben, noch wirst du hinfort mich je mit Augen wiedersehen, dann rase nur vor deinen Freunden, welchen dies gefallen mag, ab. Kreon, der Chor, der Chor. Der Mann, o König, eilte rasch im Zorne fort, wohl Schweres brütet schmerzempört so junger Sinn. Kreon, er geh und tue, sinne mehr als Menschliches, doch diese Jungfrauen soll er nicht dem Tod entziehn. Der Chor, den beiden also hast du gar den Tod bestimmt? Kreon, der nicht, die nichts verbrochen, wohl ermahnst du mich. Der Chor, und welche Todesstrafe denkst du jener zu? Kreon, wo keines Menschen Tritte gehen, am öden Ort berg ich in tiefem Felsengrab die Lebende, an Speise nur da reichend, was die Sühne heicht, dass vor Befleckung sicher sei die ganze Stadt, und dort zum Gotte, welchen sie allein verehrt, zum Hades flehend, mag sie wohl dem Tod entgehen, wo nicht, erkennt sie endlich doch, dass unbelohnt sich mühe, wer verehre, was im Hades ist. Ab in den Palast, der Chor bleibt allein zurück. Der Chor, erste Strophe. O Eros, Allsieger im Kampf, du, der bestürmt, wen er bezwungen, der nachts auf schlummernder Jungfrauen zart blühenden Wangen webet, hinübers Meer schweifst du, besuchst hirtliche Wohnstätten, und kein ewiger Gott kann dir entrinnen, kein sterblicher Mensch des Tages Sohn, und ergriffen rast er. Erste Gegenstrophe. Du lockst auch unschuldigen Sinn in böse Schuld, ihn zu verderben. Du hast auch eben die Zwietracht des Vaters und Sohns entzündet. Im Blick der holdseligen Braut leuchtet der Sehnsucht Macht siegreich, thronend im Rat hoher Gesetze. Denn nimmer bezwingbar übt ihr Spiel Aphrodites Gottheit. Antigone wird herbeigeführt. Nun führt auch mich, was ich ansehen muß, schon über die Bahn des Gesetzes hinaus. Nicht länger bezwing ich der Tränen Erguß, da in Hades Gemach, das alle verschlingt, ich hinabgehen sehe die Jungfrau. Antigone, der Chor. Antigone, zweite Strophe. O seht mich, seht, Bürger der Väter Heimat, wie ich den letzten Weg dahin wandle, den letzten Strahl sehen soll von Helios Glanz, und nie wieder, lebend entführt Hades allaufnehmenden Ruh, mich zu dem Ufer Acherons. Hymenäen empfing ich nicht, kein bräutliches Lied feierte mich mit Festklängen. Acheron führt als Braut mich heim. Der Chor. So wandelst du dorthin, würdig des Ruhms und mit Ehren gekrönt, in der toten Gemach. Nicht zehrende Krankheit raffte dich hin, noch traf dich ein Schwert, das Rache gezückt, nach eigener Wahl und lebend, wie sonst kein Sterblicher, wallst du zum Hades. Antigone, zweite Gegenstrophe. Ich hörte, wie Tantalos Tochter, jene Phrygerin, grauenvoll einst an Sipylos Höhen starb, gleich des Efeus schlingendem Grün, rankt um sie der sprossende Fels, rastlos zehrt der Regen an ihr, lautet die Sage, der Schnee lässet sie niemals und badet unter den tränenden Brauen ewig den Busen ihr, also bettet der Tod zur Ruh auch mich. Der Chor, ja, sie war Göttin göttlichen Stamms, wir Sterbliche nur und von Menschen gezeugt. Doch groß ist der Ruhm, mit Göttergeschlecht das Geschick im Tode zu teilen. Antigone, dritte Strophe. Weh, weh, du lachst meiner, O Götter meiner Väter, wie kannst du mich lebend höhnen, ehe ich ins Grab sank? Stadt, und o meiner Stadt, Männer, reich an Besitzung, und du, Dirkas Brunnquell, Lusthain, du, der Wagen umrauschten Thebe, euch alle beschwör ich, seid Zeugen, wie unbeweint von Freunden, Kraft welches Spruchs, ins enge Grabgewölb hinab, der neuen Gruft ich steigen muß, ich unselige Weh, bin fern von Menschen, fern von Toten, im Leben nicht heimisch, noch im Tode. Der Chor. Vorschreitend bis zu des Trotzes Ziel stießest du an Dikes hohem Thron gewaltig an, verwegnes Kind. Du kämpfst wohl aus den Kampf der Ahnen. Antigone, dritte Gegenstrophe. Du regst den herzkränkenden Gram mir auf im Busen, das Jammergeschick des Vaters, unseres ganzen Stammes berufenes Los, edler Labdakos Söhne. Weh, weh, fluchvoll, schuldvoll Ebet, wo dem leiblichen Sohn die Mutter, ach, unserem Vater beiwohnte, von welchen ich entspross, die Unselige, in deren Haus ich unvermählt, von Fluch belastet, wandern muß. O weh, Unheil schuf der Bund, den du, mein Bruder, knüpftest, ein Toter schon, mordest du mein Leben. Der Chor. Fromm handelt, wer die Toten ehrt, doch dessen Macht, dem Macht gebührt, zu verachten, ziemt sich nimmermehr. Ja, dich stürzt eigner Trotz ins Unheil. Antigone, Schlussgesang. Unbetrauert, freundlos, ohne Brautlied, dahin werd ich geführt, schon gebahnt ist der Pfad, nimmer das heilige Auge der himmlischen Leuchte darf ich schauen, ich arme. Meinen Tod ehren die Freunde nicht mit Tränen, noch mit Klage. Kreon, Antigone, der Chor. Kreon, zu den Knechten. Sagt, würde jemand vor dem Tod mit Weheruf und Jammern enden, hülfe noch die Klage hier? Auf, eilt mit ihr von hinnen und verschlosst ihr sie ins düstre Grabgewölbe, wie mein Wort gebot, so lasst sie einsam und allein, sie sterbe nun, sie wohne lebend dort versenkt im engen Haus, an dieser Jungfrau haben wir ja keine Schuld, nur mitzuwohnen hier im Licht ist ihr versagt. Antigone. O Grabgemach, Brautkammer, ewig schließendes Wohnhaus in düstrer Höhle, wohinab ich muß zu meinen Lieben, deren größte Zahl im Haus der Toten Persephassa schon empfangen hat, von welchen ich die letzte, weit unseligste, hinuntergehen soll, eh sich schloß mein Lebenstag. Doch komm ich dorthin, dieser Hoffnung leb ich fest. Ich komme, lieb dem Vater, auch willkommen dir, o Mutter. Dir auch komm ich lieb, o Bruderhaupt. Denn euch, die Toten, hab ich selbst mit dieser Hand gebadet, selber euch geschmückt, auf euer Grab die Spenden ausgegossen. Heute, weil ich dich bestattet, o Polyneikes, ernt ich solchen Lohn, denn dass ich, ehrend Götterrecht, dich hochgeehrt vor allen, achtet Kreon als verbrecherisch, als freches Unterfangen, o mein Bruderhaupt, und jetzt ergreift er mit Gewalt und führt mich fort, bevor das Brautlied mir ertönt, der Eheglück und zarter Kinderpflege mir beschieden ward, freundlos verlassen, muß ich, Unglückselige, lebendig niedersteigen in der Totengruft. Und welch Gebot der Götter übertrat ich denn? Wie darf ich, Arme, noch den Blick nach ihren Höhen erheben, wen um Hülfe flehen, da Götterfurcht den Lohn der Gottverächter mir erworben hat? Doch wenn es so den Göttern wohlgefällig ist, so will ich büßend meiner Schuld geständig sein. Sind diese schuldig, möge dann kein größeres Leid sie treffen, als sie wieder recht an mir getan. Der Chor. Noch tost wie zuvor mit derselben Gewalt derselbige Sturm in der Jungfrau Brust. Kreon. Dafür wird auch den Geleitenden dort die Verzögerung bald mit Tränen gelohnt. Antigone. Weh mir, ganz nahe verheißt dies Wort mir des Todes Geschick. Kreon. Auch tröste dich nicht mit der Hoffnung mehr, dass nicht das Gebot gleich werde vollführt. Antigone. O thebische Burg, o heimisches Land, o Götter des Stamms, sie führen mich ohne Verzug fort, und ihr, o Götter von Thebe, seht von der Könige Stamm mich übrig allein. Seht, was ich erduld und erdulde von wem, da mir Heiliges heilig gegolten. Sie wird abgeführt. Kreon, der Chor, erste Strophe. Auch der Danae-Reiz musste des Himmels Lichtstrahl einst mit der Nacht tauschen im erzdichten Haus und verborgen im grabähnlichen Ruhgemach wohnen. Und doch war sie, o Kind, Kind von Geburt edel und trug hegend im Schoß goldener Saat Ströme von Zeus. Ja, wohl ist des Geschicks Obergewalt furchtbar. Nie kann der Reichtum, Ares nie, nicht festen ihr, kein dunkles Schiff entfliehen, das rings umbraust die Woge. Erste Gegenstrophe. Trojas zornigen Sohn, Herrn der Edonen, als er wieder den Gott frevelte voll Hohnlust, band Dionysos in felsstarrende Kluft ihn einzwängend. So verbrauste des wahnwitzigen Grimms arge, wild aufschäumende Kraft. Jener empfand's, dass er den Gott mit hohen Worten in wahnsinnigem Mut anfiel. Denn gottentzückter Frauenschwarm des Bacchos Flammen wehrt er keck und reizt euch, flöten frohe Musen. Zweite Strophe. An der kyanischen Flut des verschwisterten Meeres hin dehnt sich Bosporos Strand und der Thrakier Salmydessos. Wo Ares im Land waltend als Gott an Phineus zwei Söhnen schaute die grause Wunde, nachdem die ruchlose Gattin blendend der Augensterne beiden nicht mit dem Speere, nein, ergrimmt ausstach mit blut'gen Händen mit ihrer Webschiffe scharfen Spitzen. Zweite Gegenstrophe. Und es vergingen die Armen im Leid und beweinten ihr Unglück, dass sie der Mutter im Unglücksbund entsprossen, die doch an dem uralten Geschlecht des Erechtheus teil hatte und von des Vaters Stürmen umtost heranwuchs in fernen Grotten. Die Rosse schnelle Boread auf steilen Höhen, ein Gottkind. Doch auch sie bestürmte die Macht der uralten Moira, Tochter. Teiresias, von einem Knaben geleitet, Kreon, der Chor. Teiresias, ihr Fürsten Thebes, einen Pfad vollendeten wir zwei, durch einen sehend, denn es findet ja nur so den Weg der Blinde, nur an Führers Hand. Kreon, was bringst du Neues, hoher Geist Teiresias? Teiresias, ich will es kundtun, und dem Seher folge du. Kreon, verschloss ich mich doch früher nie vor deinem Sinn. Teiresias, deswegen lenkst du glücklich auch das Schiff der Stadt. Kreon, ich kann bezeugen und erfuhr, wie mir's gefrommt. Teiresias, bedenk es, auf der Spitze schwebt dir jetzt das Glück. Kreon, was ist es? Schauder fasst mich an bei deinem Wort. Teiresias, erkennen wirst du's aus den Zeichen meiner Kunst. Ich war gelagert auf dem alten Schauersitz, wohin mir jeder Vogel zugeflogen kam. Da hör ich unbekannten Laut von Vögeln, die wahnsinnig krächzten und in wild verworrenem Ton. Ich merkte, wie sie mit den Klauen sich mörderisch zerfleischten, denn ganz deutlich scholl der Flügelschlag. Erschrocken prüft ich ungesäumt den Opferbrand auf rings entflammten Herden, doch es glänzte nicht vom Opfer auf die Flamme, nein, der Schenkelsaft schmolz auf der Asche mir hinweg in feuchtem Sud, und qualmte fort und sprühte, hoch in Lüften flog die Galle sprützend, und die Schenkel lagen da, herabgeschmolzen, aus des Fettes Hüll entblößt. Von diesem Knaben weiß ich, daß in solcher Art das Opfer böse Zeichen gab und nichtig war, denn dieser ist mein Führer, wie ich's andern bin. Und also leidet unsere Stadt durch deinen Sinn, denn alle Feuerstätten und Altäre sind durch Hund entweiht und Vögel, die sich sättigten an Ödipus unselig hingesunkenem Sohn. So wollen denn die Götter unser Opfer flehen, nicht mehr von uns annehmen, noch der Schenkel brand, noch tönt ein frohes Zeichen uns des Vogels Ruf, der Saat vom fetten Blute sich des Toten trank. Dies nun, o Sohn, bedenke, denn Verfehlungen sind zwar gemeinsam allen Erdgeborenen, wer aber sich verfehlte, der ist nimmermehr von Rat und Glück verlassen, wenn er nach dem Fall ausgleicht das Übel, nicht verharrt in seinem Sinn. Man zeiht des Unverstandes nur den starren Trotz. Gib also nach dem Toten, stich nach Leichen nicht. Den Toten nochmals töten, welch ein Heldenmut. Gutmeinend rat ich Gutes dir. Man hört ja doch auf guten Rat am liebsten, wenn er Nutzen bringt. Kreon, o Greis, ihr alle zielet nach dem einen Mann, wie nach dem Ziel der Schütze, ja, versucht an mir sogar die Seherkunde, doch von dem Geschlecht bin ich verhandelt und vertauscht seit lange schon. Treibt Wucher, handelnd schafft herbei das sardische Elektron, wenn's euch lüstet, und den indischen Goldsand. Im Grabe bergt ihr jenen nimmermehr. Ja, wollten auch Zeus Adler ihn zum Mahle sich wegraffen und ihn tragen an des Gottes Thron, ich werde dann auch, unbesorgt um diesen Greuel, nicht dulden, dass man ihn begräbt. Die Götter, ja, das weiß ich, kann doch nimmermehr ein Mensch entweihn. Auch vielbegabte Männer, Greis Teiresias, sie stürzen tief und schimpflich, wenn sie schimpflichen Anschlägen edle Worte leihn aus Eigennutz. Teiresias, weh, weiß wohl der Menschen einer, überlegt er wohl? Kreon, und was? Von welchem Allgemeinen sprichst du da? Teiresias, dass aller Güter Höchstes sei Besonnenheit. Kreon, so wie die Torheit mir der Übel Größtes dünkt. Teiresias, von dieser Krankheit eben bist du selbst erfüllt. Kreon, mit Schmähn erwidern will ich gern dem Seher nicht. Teiresias, wohl schmähst du, wenn du Lüge nennst, mein Seherwort. Kreon, geizt doch der Seher ganzes Volk nach Golde nur. Teiresias, und schnöder Habsucht frönt das Volk der Könige. Kreon, bedenkst du, dass du, was du sagst, dem Herrscher sagst? Teiresias, wohl, denn durch mich nur hast du Stadt und Thron bewahrt. Kreon, du bist ein kluger Seher, doch dem Bösen hold. Teiresias, aufregen wirst du, was mir still im Busen ruht. Kreon, enthüll es, aber rede nur nicht um Gewinn. Teiresias, so glaub ich wahrlich jetzt zu tun, zu deinem nur. Kreon, das wisse, nicht erkaufen wirst du meinen Sinn. Teiresias, so wisse denn auch sicher, dass nicht viele mehr der raschen Sonnenkreise du vollenden wirst, bis aus dem eigenen Blute du den Leichnamen selbst einen Leichnam als Ersatz darbringen mußt, weil du, in Nacht verstoßend, was dem Licht gehört, ein Leben schmachvoll banntest in des Grabes Haus, hier oben aber, unbestattet, ungeweiht, den Todesgöttern vorenthältst den toten Leib, an dem ein Teil dir weder noch den oberen Gottheiten zukommt. Ihnen zwingst du diesen auf, drum lauern unheilsinnend und verderben schwer des Hades und der Götter Straferinnen, verstricken bald in gleiches Ungemach dich selbst. Nun magst du sehen, ob ich als Bestochener so spreche. Zeigen wird es dir nach kurzer Frist der Frauen, der Männer Klageruf in deinem Haus. Und alle Städte raffen sich feindselig auf, worin zerrissene Leichen hier ein Hund entweiht, Raubtiere dort, ein rasch beschwingter Vogel hier, der nach der Heimatherde trägt den grauen Geruch. Sieh, solche Pfeile sand ich, denn tief kränkst du mich im Zorne dir, dem Bogenschützen gleich ins Herz. Sie treffen tödlich, ihrem Brand entrinnst du nicht. Du, Knabe, führ uns wiederum nach Haus zurück, dass der entlade seinen Zorn auf Jüngere und seine Zunge zähmen lerne in klugem Rat und weiser denken lerne, denn er jetzo denkt. Ab mit dem Knaben. Kreon, der Chor. Der Mann, o König, eilte graun verkündend fort. Ich aber weiß, solange dieses weiße Haar anstatt der schwarzen Locken mir das Haupt umwallt, sprach der noch niemals Lügen aus vor dieser Stadt. Kreon, ich weiß es selbst auch, und den Sinn erschüttert's mir. Schwer ist es nachzugeben, und bei Widerstand zerschellt an schwerem Schlage leicht der kecke Mut. Der Chor. O Sohn Menökeus, hier bedarf es weisen Rat. Kreon. Was soll ich also? Rede du, ich folge dir. Der Chor. Geh hin, entlass sie aus dem unterirdischen Gemach und gib dem hingeworfenen Mann ein Grab. Kreon. Und dieses rätst du, wähnest, dass ich weichen soll? Der Chor. So schnell, o Fürst, als möglich, denn mit raschem Schritt ereilt der Götter Strafgericht den Unverstand. Kreon. Weh, kaum vermag ich's, doch ich breche meinen Sinn, der Not gehorchend lass ich ab von eitlem Kampf. Der Chor. Auf, tu es eilend, bürd es nicht auf andere. Kreon. So wie ich hier bin, geh ich. Auf, ihr Diener, auf! Ihr, die ihr nah seid oder fern, nehmt Axt und Beil zur Hand und eilt dem weit gesehenen Orte zu. Ich aber, nun sich mein Entschluss hierher gewandt, selbst hab ich sie gebunden und selbst lös ich sie, denn bange zweifle ich, ob es nicht das Beste sei, bestehendes Recht zu schirmen all sein Leben lang. Kreon mit den Begleitern ab. Der Chor bleibt allein zurück. Der Chor. Erste Strophe. Vielnamiger, wonnige Zier der Kadmos Jungfrau und des hochher donnernden Zeus Geschlecht, du, der Italias herrliche Gauen schirmt und über Deos gastliche Flur in Eleusis waltet, o Bacchäus, hier in bachischer Frauen Ursitz, Thebe, wohnend am hellen Strom Ismenos, wo die Saat aufsproß des wilden Drachen. Erste Gegenstrophe. Dich sieht von dem doppelten Felshaupt hell erblitzend Feuer, wo korykische Nymphen sich in Jubelreihen ergehen, dich der Castalia Quellborn, dich gleiten nysischer Berg anhöhn voll Efeus, ihr grünes Ufer, Trauben umkränzt, feiert, und gottvolle Gesänge schallen festlich, wenn du Thebes Gassen fröhlich heimsuchst. Zweite Strophe. Der Stadt, die du, weit höher erst als jegliche Stadt, samt der Mutter, die des Zeus Donner traf. Auch nun komm, da gewaltig schwere Not über das Land einstürmte, rettend über des Parnassos Höhen daher oder über die wilde Meerfurcht. Zweite Gegenstrophe. Wohlauf, du glutaussprühender Sterneführer, o Herr, nächtlich frohen Jubelschalls, Zeus entsprossener Knabe, o erscheine, rings vom Chor naxischer Frauen umschwärmt, der Thyen, die dich Nächte hindurch wild entzückt, im Rheintanz feiern, den Freudespender. Ein Bote, der Chor, der Bote, ihr, die ihr Kadmos und Amphions Haus umwohnt, kein Menschenleben gibt es, wie's auch stehen mag, das ich hinfort je preisen oder schelten will. Erhöht das Glück doch, stürzt doch allezeit das Glück den Reichbegabten und den Unglückseligen, und was bevorsteht, kündet uns kein Seher an. Auch Kreon dünkt mich, war beneidenswert zuvor, er, der vom Feind befreite dies Kadmeiervolk, hierauf des Landes ungeteilte Macht empfing und herrschte, von der Kinder edler Saat umblüht, und nun, dahin ist alles, wenn die Freude sich treulos dem Menschen abgewandt, so glaub ich nicht, er lebe, lebend acht ich ihn des Todes Raub. Denn hab im Hause, wenn du willst, der Güter viel und leb in stolzem Herrscherglanz. Wenn dir dabei die Freude mangelt, kauf ich dir das andere nicht um des Rauches Schatten ab für frohen Mut. Der Chor. Welch neues Leid der Herrscher kommst du kund zu tun? Der Bote. Tot sind sie, schuld am Tode sind die Lebenden. Der Chor. Wer ist der Mörder? Wer gefallen? Sage mir. Der Bote. Tot liegt Hämon, liegt entseelt in seinem Blut. Der Chor. Tod durch des Vaters oder durch die eigne Hand? Der Bote. Dem Vater grollend um den Mord vollführt er's selbst. Der Chor. O Seher, welch ein wahres Wort enthülltest du? Der Bote. In solchem Unheil fordert Rat das Übrige. Der Chor. Dort seh ich eben traurig nahen Eurydike, Kreons Gemahlin. Aus dem Hause tritt sie, sei's, dass sie's gehört vom Sohne, sei's von ungefähr. Eurydike, die Vorigen. Eurydike, ihr Bürger alle, welches Wort vernahm ich doch, als ich zum Ausgang eilte, Hülfe suchend mich der Göttin Pallas mit Gelübd und Flehn zu nahen. Gerade wollt ich an dem wohlverschlossenen Tor die Riegel öffnen, als der Ruf von meinem Leid das Ohr mir traf. Voll Grauen sank ich hinter mich zurück in meiner Frauen Arm, von Schreck betäubt. Doch wie die Kunde lautet, sagt nochmals mir an, denn nicht in Leiden ungeübt vernehm ich sie. Der Bote. Ich war zugegen, teure Frau, und melde dir's, und vorenthalten werd ich kein wahrhaftes Wort. Wozu dir's mildern, dass hernach als Lügner ich erfunden würde, stets besteht das Wahre nur. Ich folgte deinem Ehgemahl als Führer hin zum hochgelegnen Felde, wo, grausam zerfleischt von Hunden, Polyneikes Leib noch immer lag. Und als wir hier der Wege Göttin angefleht und Pluton, huldreich uns zu sein, so wuschen wir ihn erst in heiligem Wasser und verbrannten dann auf frisch gebrochenen Zweigen, was noch übrig war, drauf, als von heimischer Erde wir ein hohes Grab ihm aufgeworfen, gingen wir zum steinernen, gewölbten Todesbrautgemach des Mädchens hin. Und einer Stimme lauten Klageruf vernimmt von fern ein Diener vor der opferlosen Gruft und hinterbringt es Kreon, unserm Herrn, sofort. Doch den umtönt, indes er näher schreitet, rings ein dunkler Laut des Schmerzes, und wehklagend ruft er aus das tränenschwere Wort. Ich armer, ach, bin ich ein Seher? Geh ich hier den traurigsten von allen Pfaden, die ich je gegangen bin? Des Sohnes Stimme ruft mich, auf, ihr Diener, auf! Geht eilig näher, tretet an die Gruft hinan und durch des Grabmals aufgerissenes Mauerwerk zur innern Wölbung dringend, spät, ob Hämons Laut ich jetzt vernommen oder ob ein Gott mich täuscht. Und wie der Herrscher zagend uns geboten, gehn wir hin zu spähen, und im Hintergrunde tief sahen wir die Jungfrau schweben, die den Hals sich fest zum Tod umschlungen mit des Schleiers zartem Band, und sahen den Jüngling, der die Braut umfangen hielt, ihr Los bejammernd, die hinabgeschwunden ihm des Vaters Untat und den unheilvollen Bund. Doch Kreon, ihn erblickend, stöhnt schmerzvoll und geht zum Sohn hinein und ruft ihm laut aufweinend zu. Ha, was begannst du? Welcher Geist, Unseliger, ergriff dich? Welches Missgeschick verderbte dich? O komm heraus, Kind, auf den Knien beschwör ich dich. Mit wildem Auge starrt der Sohn den Vater an, voll Hohn im Antlitz, und erwidert nichts und zieht des Schwertes Doppelschneide. Doch der Vater stürzt hinaus und flieht, er fehlt ihn. Dann, auf sich ergrimmt, stößt, wie er war, der Arme drüber hingebeugt, das Schwert sich mitten durch die Brust. Hierauf umschlingt er, noch bei Sinnen, seine Braut mit mattem Arm. Und schneller atmend strömt er ihr den scharfen Hauch blutroter Tropfen auf die bleichen Wangen aus. So liegt er eine Leiche bei der Leiche. Weh! Empfängt der Ehe Weihen in des Todes Haus und zeigt den Menschen, dass die Unbesonnenheit der Übel allergrößtes sei für Sterbliche. Eurydike geht schnell ab. Der Chor, der Bote, der Chor. Wie willst du das dir deuten? Rasch von hinnen ging die Frau, bevor sie Gutes oder Böses sprach. Der Bote. Ich staune selbst auch, doch ermannt mich dieser Trost. Des Sohnes Unglück hörend will sie nicht vor uns die Klag erheben, nein, daheim in stillem Schmerz vor ihren Frauen beweinen, was ihr Haus betraf, denn nicht so sinnlos ist sie, dass sie frevelte. Der Chor. Wer weiß es, mir dünkt allzu tiefes Schweigen auch Unheil bedeutend, wie der töricht laute Schmerz. Der Bote. Ich will es bald erfahren, ob sie nicht geheim verhaltenes Leid in wild empörter Brust verbirgt. Ich geh hinan zum Hause, denn wahr sagtest du, wohl allzu tiefes Schweigen auch droht schweres Leid. Der Bote geht ab. Kreon erscheint, die Leiche des Sohnes tragend mit Gefolge. Der Chor. Hier kommt er ja selbst, der Gebieter, heran, in den Armen das lautredende Denkmal nicht fremden Vergehens, nein, eigener Schuld, wenn mir es zu sagen vergönnt ist. Kreon, der Chor, Kreon. Erste Strophe. O wehe sinnlosen Sinnes, todbringender, starrer Verirrungen Frucht, weh! Ihr seht den Mörder, seht auch den Erschlagnen hier, sie sind eines Stamms, weh über meines Rates Unseligkeit, o weh, Sohn, Sohn, früh sinkend, ach, frühem Tod, weh, weh, weh, weh, schiedst du vom Sonnenlicht, die Frucht meines Wahnes, nicht deine Schuld. Der Chor. Weh, weh, du solltest allzu spät das Rechte sehen. Kreon. Zweite Strophe. Weh mir, ich hab's erkannt, ich Armer. Ja, auf dieses Haupt hereinstürmend traf ein Gott, schwer ergrimmt mit schwerem Schlag. In wilde Bahnen stieß er mich. O weh, niederstürzend mein zertretnes Glück. Ach, ach, weh, der Menschen mühvolle Mühn. Ein Diener kommt aus dem Palaste, die vorigen, der Diener. Als wärst du recht im Vollbesitze jedes Leids, Herr, trägst du dies im Arme, das im Hause weilt, das andere leiden, wirst du bald mit Augen sehen. Kreon, was gibt es wieder? Schlimmeres als das Schlimme noch? Der Diener. Dein Weib, die treue Mutter dieses Toten hier, starb eben, ach, an frisch geschlagenen Wunden hin. Kreon, erste Gegenstrophe. O weh, warum unversöhnlich reich, Hades Schlund, mordest du mich, o warum? Welches Wort sprachst du aus, o du, der mir schweren Leids Kunde bringt? Weh, weh, dem Toten gibst du nochmals den Tod. O, was sprichst du, welch grauses Wort sagst du mir? Weh, weh, weh, weh, mein Weib, ach, entseelt, vom Sohn mitgerissen in grauenvollen Tod? Der Chor, du kannst es sehen, nicht im Hause birgt sich's mehr. Im Hintergrunde der Szene wird die Leiche der Königin sichtbar. Kreon, zweite Gegenstrophe. Weh mir, das andere zweite Leiden seh ich armer hier. O welch Schicksal, welches hart meiner noch! In meinen Armen halt ich noch mein teures Kind, und dort muß ich, ach, den andern Toten sehn. Ach, ach, arme Mutter, ach, armes Kind! Der Diener. Am Hausaltare sank sie schwer getroffen hin. Da brach in Nacht ihr Auge, noch beweinte sie des erst entschwundenen Megareus ruhmvolles Los und wieder diesen. Und zuletzt auf dich herab, den Kindesmörder, fluchte sie grauenvollen Fluch. Kreon, dritte Strophe. Weh, weh, weh, weh, mich schreckt Angst empor. Warum bohrt kein Freund mir vorn durch die Brust ein zweischneidig Schwert? Ach, ich Unglückseliger, in qualvolles Leid versenkt, schwind ich hin. Der Diener. Wohl hat die Schuld von diesem, wie von jenem Tod, die Tote noch im Sterben dir aufs Haupt gewälzt. Kreon. Und welche Todesweise löst ihr Leben auf? Der Diener. Sie senkte selbst in ihre Brust den Stahl, sobald sie hier des Sohnes tief beweintes Los vernahm. Kreon, vierte Strophe. O weh, weh! Der Menschen sonst keiner nimmt auf sich diese Schuld. Es ist meine Schuld. Denn ich war es nur, ich Elender gab, ja, ich dir den Tod. O kommt, Diener, kommt, führt mich geschwind hinweg, führt mich von hinnen fort, denn nichts anderes bin ich mehr als ein Nichts. Der Chor. Gewinn verlangst du, wenn's Gewinn im Leide gibt. Wohl ist's am besten, währt das Leid nur kurze Zeit. Kreon, dritte Gegenstrophe. O komm, erschein endlich mir mein glorreichstes Los und führe mir herauf den endigenden Tag, nahe nur gewünschtes Ziel und lass keinen andern Tag mehr mich schauen. Der Chor. Das bringt die Zukunft, hier gebeut die Gegenwart. Für jene sorgt ja, wem dafür zu sorgen ziemt. Kreon, wonach ich schmachte, dies allein erfleht ich mir. Der Chor, erflehe nichts, Herr, gibt es doch für Sterbliche niemals Erlösung aus der vorbestimmten Not. Kreon, vierte Gegenstrophe. So führt mich hinweg den unselgen Mann, der dir nicht mit Willen den Tod gab, o Sohn, noch dir, Gattin. Weh, ich weiß nicht, wohin ich schauen soll zuerst. Es wankt alles, wankt, was mir zu Händen, was über dem Haupte mir. Auf mich brach das Schicksal grauenvoll herein. Kreon wird abgeführt. Der Chor. Am ersprießlichsten ist, um glücklich zu sein, der besonnene Sinn. Nie frevle darum an der Götter Gesetz. Der Vermessene büßt das vermessene Wort mit schwerem Gericht. Dann lernt er zuletzt, noch weise zu werden im Alter.